Das neue Deutschland verängstigt euch dann. Einwanderung ist unser Erfolgsplan. Es gibt keinen Leutnant, der euch als Volk warnt. Es gibt keine Deutschen, es gibt nur Deutschland. Ich bin ein Patriot, doch kein Idiot. Die Stärke Deutschlands liegt in seinem Niveau. Keiner will mehr Weltkriege, auch keine kulturellen Schmelztiege. Pure Angst geht um an der U-Bahn-Station. Ich höre viele Sprachen aus allen Nationen. Wir haben Reisepläne und andere Träume. Wir bereisen die Welt, Kraft durch Freude. Sicherheitswahn, die German Angst. Doch das Asylantenreim steht längst im Brand. Mann, seid ihr krank, wo bleibt eure Vernunft? Ist euer Babyboom Deutschland Zukunft? Willkommen heißt euch das Vierte Reich, wo keiner weiß, was Liebe heißt. Kein Teamgeist, Kulturvielfalt, hört wie sie schreien. Fried, Heil! Herzlich willkommen! Willkommen to Germany, das Schlaraffenland, wo Bier wie Bäume fließt. Würde des Menschen ist unantastbar, doch in dieser Gesellschaft leider nicht machbar. Schaut uns an, wir sind das Vierte Reich, zum Überleben reicht der Hartz IV Bescheid. Für die Zukunft liegt sich die junge Mutter ins Zeug, mit 16 Jahren kam sie schon das Mutterkreuz. Wir sind eine Nation und Exportweltmeister, der Durchschnittsdeutsche fährt fort nach Thailand. Wir brauchen nur uns, weil wir hier alles haben. Also Leute, esst deutsche Bananen, wisst ihr noch diese Zeit? Es ist Arbeit macht frei, doch der Sinn dieser Zeilen liegt im Detail. Denn ist der Ali kriminell, in die Heimat aber schnell. Doch das, was ihr nicht wisst, dass Deutschland sein Zuhause ist. Willkommen heißt euch das Vierte Reich, wo keiner weiß, was Liebe heißt. Kein Teamgeist, Kulturvielfalt, hört wie sie schreien. Fried, Heil! Wer ist denn schon arisch-deutsch? Tanz doch mal dein Hakenkreuz. Wir sind schon ein armes Volk, was für die Vergangenheit zahlen soll. Wer ist denn schon arisch-deutsch? Tanz doch mal dein Hakenkreuz. Wir sind schon ein armes Volk, was für die Vergangenheit zahlen soll. Arisch-deutsch. Willkommen heißt euch das Vierte Reich, wo keiner weiß, was Liebe heißt. Kein Teamgeist, Kulturvielfalt, hört wie sie schreien. Fried, Heil! Willkommen heißt euch das Vierte Reich, wo keiner weiß, was Liebe heißt. Kein Teamgeist, Kulturvielfalt, hört wie sie schreien. Fried, Heil! Wer ist denn schon arisch-deutsch? Tanz doch mal dein Hakenkreuz. Wir sind schon ein armes Volk, was für die Vergangenheit zahlen soll.